Der südkoreanischen Zeitung Newsis zufolge reichten hunderte Bewohner des Kreises Songju und der Stadt Kimcheon vom Bezirk Nordgyeongsang am 8. Mai dem Verfassungsgericht einen Antrag ein, in dem gefordert wurde, die Einführung der Auslüstungen des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD durch die Regierung einzustellen.